Es war einmal vor langer, langer Zeit, wo noch gewisse Kenntnisse und Erinnerungen über die Vorfahren und Wurzeln existierten, aber nicht laut ausgesprochen werden konnten. Dadurch wurden einige schlaue Köpfe gezwungenerweise angeregt, diese Dinge für Uneingeweihte zu verkahlen, verstecken, zu verhüllen. Diese Geheimnisse wurden darauf in Gedichte, Lieder, Märchen und Mythen verpackt, sodass nur derjenige sie herauslesen konnte, der sie zu deuten vermochte. Aber ich denke, wenn dem wirklich so war, dass es nur gelingen konnte, indem man auch die Augen hatte, um zu sehen, und die Ohren hatte, um zu hören, wie auch die Sinne besaß, um es zu erkennen und zu begreifen. Ich denke, dass es den Wesen, welches materiell zu stark verhaftet war und somit verschlossen für den Geist geblieben ist, nicht gelungen ist, diese Sinnbilder aus vergangenen Zeiten, aus Kunst, Musik, Dichtung und Mythen etc. zu entschlüsseln und wie damals, so auch heute, es für ihn nur ein hüllenloses Rätsel geblieben ist. Vielleicht ist das alles nur zusammengereimt oder verbirgt sich etwas Wahres dahinter. Ganz gleich, denn in beiden Fällen hätten wir dann dazugelernt. Diese Videoreihe soll aufzeigen, wie einst deutsche Märchen durch Runen gedeutet wurden und durch die Entschlüsselung ihre vermeintlich wahre Bedeutung bekamen. Ich sage nicht, dass dieses die absolute Wahrheit ist, sage aber auch nicht, dass es eine verdrehte Lüge ist. Märchen und Mythen haben immer schon Geheimnisse in sich getragen. Was aber nun wirklich ihnen innewohnt, bleibt für viele dennoch ein Rätsel. Ich werde sie aus der Frakturschrift vortragen, daher bitte ich bei der Rhetorik um Nachsicht. Bitte verzeiht mir auch den Tippfehler im Video und habt bitte Verständnis dafür, dass der aufgebrachte Aufwand, es zu korrigieren, sich nicht lohnen würde. Vielen Dank. Das Märchen von der alten Kittelkarre gehört zu jenen, die Grimms Sammeleifer entgangen sind. Auch Philipp Stauf hat es zu deuten versucht. Aber ihm sind die Beziehungen zu dem Gewittergott Thor nicht aufgegangen, dessen Zeichen die dritte Rune ist. Und doch treten diese Beziehungen in dem Kennwort Kittelkarre klar hervor. Jener Kesselkarre oder dem Donnerwagen mit Twe Bück der Föhr und Söben sagt Geld acht der Herr. Thor hat es übernommen, wie Hymiskvida so eindringlich schildert, den großen Kessel, dessen die Asen für das herbstliche Leinenerntefest bei Öger bedurften, von dem Riesen Ymir zu besorgen. Er bekam den Kessel erst, als er einen Stärkewettkampf mit dem Riesen bestanden. Auf das Wetter ruderten die beiden hinaus, mit dem Haupt eines starken schwarzen Bergstiers als Köder für die Wale, die sie erlegen wollten. Aber fast hätte Thor die Midgardschlange, die an diesen Köder anbiss, als Beute mit heimgebracht. Doch als Zeichen seiner gewaltigen Kraft trug er das unausgeschöpfte Boot samt den zwei erlegten Walfischen allein durch die Bergschlucht in des Riesen Behausung. Dort stellte ihm der Riese die weitere Aufgabe, einen unzerbrechlichen Kelch zu zerschmettern. Nur auf den Rat des Riesenweibes, dass der Schädel ihres Gatten härter sei als jeder Kelch, gelang ihm auch dies. Nun musste der Riese den Kessel freigeben, den Thor sich auf das Haupt stülpte, sodass die Ringe ihm an den Fersen klirrten. Hinter all den steckt ein tieferer Sinn, den ich hier nur andeuten kann, durch die Bemerkung, dass Kessel, KS, ein Kennwort für die Dinge sind, die mit dem Geschlecht Sexus, SK, zusammenhängen. Führt Thor, der starke Überwinder der Riesen, der ungeschlachten Naturkräfte der physischen Welt, diesen Kessel heim, so wird dadurch sein mit zwei Böcken gespannter Wagen zur Kesselkarre. Das Märchen von der Kesselkarre, das deshalb besonders wertvoll ist, weil es das Hineinragen des eddischen Mythos in die deutsche Märchenwelt beweist, hat nun freilich zunächst einen harmloseren Sinn. Es bringt die kindliche Gewitterangst zum köstlichen Ausdruck. Der gefürchtete Menschenfresser, der mit dem Ruf Nor, Nor, hier ist Menschenfleisch, das Haus, in dem die zwei Kinder versteckt sind, durchschnüffelt, entpuppt sich als ziemlich harmlos. Wenn er, um sein Haupt aus der Schlinge zu lösen, ihn seine Kesselkarre mit zwei Bück, der für in selben Sack Geld achte her, mitgibt, so ist dies eine deutliche Anspielung auf den reichen Erntesegen, der dem befruchteten Gewitter folgt. Doch hören wir zunächst das Märchen in seinem Zusammenhang, wie ich es der bei Eugen Dieterich, jener 1912 erschienenen, von Paul Zaunert, Marburg, herausgegebenen Sammlung deutscher Märchen seit Grimm entnehme. Brüderchen und Schwesterchen gingen in den Wald, Beeren zu suchen. Da kam aber ein schlimmes Wetter. Es fing an zu donnern und zu blitzen. Der Regen floss in Strömen und bald ward es Nacht. Die Kinder verirrten sich und kamen immer weiter in den Wald hinein. Als das Wetter sich endlich gelegt hatte und es schon ganz dunkel war, stieg das Brüderchen auf einen Baum und schaute um sich, ob nicht ein Lichtlein zu erspähen wäre. Und wirklich, es fand eins, stieg schnell vom Baume herunter und ging mit dem Schwesterchen drauf zu. Das Licht kam von einem kleinen Häuschen, das noch mitten im Walde lag. Da klopften sie leise an und eine Stimme rief ihn von innen: »Wer ist da?« Da baten die durchnässten Kinder um ein Unterkommen und ließen sich gar nicht abweisen, obwohl das alte Mütterchen, das ihn öffnete, vor ihrem Manne, der ein Menschenfresser sei und in einer Stunde wiederkommen müsse und sie dann fressen werde, sie genug warnte. Schließlich versteckte sie die Alte in einem hohlen Baum im Garten. Bald darauf kam der Menschenfresser nach Hause und fing gleich an zu schnuppern und zu brummen. »Nor, nor, hier ist Menschenfleisch!« »Ach was«, sagte die Alte, »ich habe eben ein Kalb geschlachtet. Komm her und iss dich satt!« Der Menschenfresser gab sich erst zufrieden und aß das Kalb auf, das ihm die Frau vorsetzte. Aber als er damit fertig war, fing er gleich wieder an zu schnuppern und zu brummen. »Nor, nor, hier ist Menschenfleisch!« und suchte die ganze Stube durch, unter der Bettstelle, im Uhrgehäuse, ohne etwas zu finden. Aber immer rief er: »Nor, nor, hier ist Menschenfleisch!« Die Frau sprach: »Was willst du suchen? Hier ist nichts, du sollst dich schlafen legen.« Der Menschenfresser aber hörte nicht darauf und suchte noch das ganze Haus durch. Und als er das getan hatte, öffnete er auch die Hintertür und wollte in den Garten. Da sagte die Frau: »Bleib doch hier, ich habe draußen nur den Kalbskopf hängen und die Kalbsfüße und das frische Fell, da ist nichts für dich.« Aber der Menschenfresser ging in den Garten und »Nor, nor, hier ist Menschenfleisch«, rief er. Da fand er Brüderchen und Schwesterchen im hohlen Baume. Nun waren sie in großer Not und der Riese sprach: »Ich wusste wohl, dass es für mich noch einen Braten gäbe. Nun will ich euch in den Keller sperren und morgen will ich euch aufhängen, ohne dass das Blut fließt. Und dann will ich euch auffressen.« Die Kinderchen weinten sehr, aber der Riese sperrte sie in den Keller. Da mussten sie die Nacht sitzen und taten kein Auge zu, vor lauter Angst und Trübsal. Am Morgen kam der Riese und holte sie heraus. Da hatte er schon zwei Schlingen unter dem Hahnenholz gemacht. Darin sollten sie aufgehängt werden, ohne dass Blut fließt. Das Schwesterchen stieg zuerst auf die Bodenleiter hinauf. Wie es aber an die Schlinge kam, tat es, als wenn es den Kopf nicht hineinkriegen könnte, und zog immer mit den Händen die Schlinge zu und sprach: »Ich weiß, es ist nicht zu machen. Lieber Menschenfresser, steig doch einmal herauf und zeig es uns.« Da stieg der Menschenfresser hinauf, hielt die Schlinge auseinander und legte den Kopf hinein und sprach: »So müsst ihr's machen.« Als nun der Menschenfresser den Kopf in der Schlinge hatte, da zog das Brüderchen unten die Leiter weg, und der Menschenfresser hing unter dem Hahnenbalken. »So, Menschenfresser, da kannst du hängen bleiben«, sagten die Kinder und wollten fortgehen. Aber da fing er an zu bitten und zu betteln. Sie sollten ihn da doch nicht hängen lassen und ihn wieder losmachen. Er wollte ihnen auch nichts zuleide tun und beschwor sie hoch und teuer. Da sprachen die Kinder: »Und was gibst du uns denn, wenn wir dich losmachen?« Da sprach der Menschenfresser: »Min ole Kickel Kickelkehr, mit weh bück der Fähr, und sülben Sack Geld, ach der Herr.« Da machten die Kinder ihn los, und der Menschenfresser gab ihnen die Kittel-Kittel-Karre mit 2 Böcken davor und 7 Sack Geld hinterher. Die Kinder setzten sich nun drauf und fuhren davon, und die Böcke liefen so schnell, dass sie bald eine weite Strecke zurückgelegt hatten. Nun trafen sie einen Mann, der war auf seinem Lande beim Kartoffeln auskriegen. Da gaben sie ihm eine große Handvoll Geld und sprachen: »Wenn der entkümmt und die fragt na sin ol Kittel Kittel kehr mit 2 Böck der Fähr und selben Sack Geld ach der Herr, so hast du nix sehn.« »Nä«, sagte der Mann, »ich will ju nich verraten.« Nun kamen sie weiter, und da trafen sie einen Mann, der war auf seinem Lande beim Wurzel aufkriegen. Dem gaben sie 2 große Hände voll Geld und sprachen: »Wenn der entkommt und die frägt na sin ol Kickel Kittel kehr mit 2 Böck daher und söben Sack Geld ach der Herr, so hast du nix sehn.« »Nä«, sagte der Mann, »ich will ju nicht verraten.« Nun kamen sie weiter, und da fanden sie einen Mann, der war in seinem Garten beim Äpfel abkriegen. Dem gaben sie 3 große Hände voll Geld und sagten zu ihm: »Wenn der ihn kommt und die frägt na sin öl Kittel Kittel karre mit 2 Böck der Herr und selben Sack Geld ach der Herr, so hast du nix sehn.« Auch dieser Mann versprach ihn, dass er nichts sagen wollte, wohin sie gefahren wären. Nun hatte es dem Riesen aber gleich leid getan, als die Kinder fort waren, dass er ihnen seine Karre mit den Böcken und 7 Sack Geld gegeben hatte. Da kam er ihnen nachgelaufen und wollte seine Karre wiederholen. Wie er nun zu dem Manne kam, der die Kartoffeln auskriegte, so fragte er ihn: »Hast du ök sehen, min ol Kittel Kittelkehr, mit 2 Böck der Fähr und söben Sack Geld ach der Herr?« Antwortete ihm der Mann: »Düt jeer, stät de Kartoffel noch billig nög.« Da war der Riese schrecklich böse und lief eilig weiter. Als er nun zu dem Wurzelauskrieger kam und die gleiche Frage tat, da antwortete ihm auch der Mann: »De Worteln stät düt jeer noch billig nög.« Nun war der Riese noch viel zorniger und stürmte fort, so schnell er laufen konnte. Und so kam er bei dem Manne an, der die Äpfel in seinem Garten abkriegte, und stellte ihm die gleiche Frage wie den beiden anderen. Da erschrak der Mann so vor dem Riesen, dass er gestand, wo die Kinder hingefahren wären. Nun eilte der Riese ihnen nach, und bald hörten sie es hinter sich prusten und schnauben. Da sprach Brüderchen zum Schwesterchen: »Sieh dich mal um, gewiss ist der Riese hinter uns.« Das Schwesterchen sah sich um und rief, »Ja, der Riese ist hinter uns, schon ganz nah!« Eben waren sie auf einen Berg hinaufgefahren und es war schon Abend. Da fuhren sie noch den Berg hinunter und schnell in eine Höhle hinein. »So«, sagte Brüderchen, »hier wollen wir die Nacht bleiben und morgen weiterfahren und der Riese soll uns nicht finden.« Nun kam der Riese auch auf den Berg und sah sich allerwärts noch einmal um und konnte nirgends die Kinder mit der Karre und den Böcken finden. Da stieg er noch den Berg hinunter, legte sich nieder und dachte, »Morgen wirst du sie schon einholen. Du hast heute einen weiten Weg gemacht.« Und darauf schlief er ein. Aber nun hat er sich gerade auf die Höhle gelegt, worin die Kinder mit den Böcken waren, so dass sein Leib ganz den Eingang verdeckte. Da wussten sie es nicht anders anzufangen, als dass sie den Riesen, in dem er schlief, heimlich und ohne, dass er es merkte, tot machten. Aber nun konnten sie den toten Riesen nicht von der Stelle wälzen und kamen in große Not und litten Hunger und Durst und die Böcke auch und sie wussten gar nicht, wie sie wieder aus der Höhle kommen sollten. Da aber entstand in der Nacht ein groß Geschrei und Flügelschlagen wie von einem Raubvogel und sie merkten, dass der Vogel von dem Riesen fresse. Nun wurden sie ruhig und warteten bis zur nächsten Nacht. Und der Vogel kam wieder, machte ein großes Geschrei und schlug mit den Flügeln und fraß von dem Riesen, dass am anderen Morgen schon der Tag durchschimmerte. In der dritten Nacht kam der Vogel noch einmal wieder und hackte das Loch noch größer. Und hätte er das nicht getan, so wären Brüderchen und Schwesterchen nimmer herausgekommen und wären vor Hunger in der Höhle gestorben und die Böcke auch. Nun aber war das Loch so groß, dass sie hindurch konnten. Und so fuhren sie denn nach Hause, mit der alten Karre mit den zwei Böcken davor und den 7 Sack Geld hinterher. Und ihr könnt euch denken, was Vater und Mutter sich gefreut haben, als sie endlich ihre lieben Kinderchen wieder hatten. Dies Märchen enthält so entzückend naive Züge, wie die Arglosigkeit, mit der der dumme Riese seinen Kopf in die Schlinge legt, die Zutraulichkeit, mit der Schwesterchen ihn anredet, lieber Menschenfresser, und die Behutsamkeit, mit der er, ohne dass er es merkt, umgebracht wird, dass einem das Herz im Leibe dabei lacht. Diese kleinen liebevollen Züge lassen erkennen, dass er eigentlich gar kein böser Menschenfresser ist, sondern nur so tut. Auch, dass das Kartoffelausnehmen historisch in ein altes Märchen gar nicht passen will, soll uns nicht stören. Anfänglich mag eine andere Feldfrucht wohl an der Stelle gestanden haben. Solche kleinen Züge werden eben aus dem Geschichtskreis des Erzählenden neu eingefügt. Der Kern des Märchens ist trotzdem uralt, wie schon aus dem eingangs Gesagten hervorgeht. Denn der Riese ist niemand anders als Thor, der Gewittergott selber. Mit Donner und Blitz fängt ja auch die Erzählung an. So wollen wir auch zunächst im Märchen den Ablauf eines Gewitters verfolgen. Der Riese brummt und schnauft gewaltig und jagt den Kindern einen gewaltigen Schrecken ein. Wenn die grellen Blitze zucken, wenn es dröhnt und poltert, flüchten sich die verschüchterten Kleinen zur Mutter Schürze und werden von ihr versteckt. Aber hat die Spannung sich gelöst und strömt der Regen nieder zur durstenden Erde, dann folgt ein reicher Erntesegen. Ihn dürfen die Kinder ins Elternhaus als Geschenk des bösen und doch so gutmütigen Riesen bringen. Von den drei Bauern stellen die beiden Ersten sich taub und antworten, »Ja, dies Jahr sind die Kartoffeln, also die Wurzeln, noch billig genug. Eine gute Ernte bringt billige Preise. Aber ist das Gewitter vorüber, so kehrt es, namentlich in Engtälern, oft noch einmal wieder. Der Gewitterriese verfolgt die Kinder. Sie müssen sich in eine Höhle flüchten und ganz schwarz wird es in dieser, wenn sich der Riese mit seinem gewaltigen Leibe den schweren Wolkenmassen davor lagert. Aber endlich werden sie doch durch den Sonnenadler befreit, der ein Loch in die dunklen Wolkenmassen hineinfrisst, dass der Himmel wieder zum Vorschein kommt. So kann man dies Märchen als das der Überwindung kindlicher Gewitterangst bezeichnen. über das Märchen birgt noch einen tieferen Sinn. Die Torrune ist das Zeichen der großen Weltenzeugung, des Spannungsausgleichs zwischen dem positiven männlichen und negativen weiblichen Weltenpol, der durch den überspringenden Zeugungsfunken ausgelöst wird. Deshalb ist Asator, der Dreier und Drehherr der Welt, der göttliche Baumeister der Welt, mit dem Hammerbeil, und als solcher wird er auch Bar, der Geburtsmacher, oder Böltorn, Beulendern, genannt. Wenn er zuerst auf der Menschenebene mit seiner gewaltigen Urtriebkraft sich bemerkbar macht, dann erzeugt er, mag er nun den Saftstrom von den Wurzeln aufwärts in Halm und Blatt oder den Luftstrom durch die Adern lebhafter kreisen lassen, eine gewitterschwüle Stimmung, aber auch boxluftigen Übermut. Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt, pendelt die Seele von Grund aus aufgewühlt zwischen zwei Extremen. So wird es Brüderlein und Schwesterlein wohl bange, wenn sie zum ersten Male den Naturlaut Nor, Nor, der sie in Not hineinbringt, vernehmen und mit dem der Riese Menschenfleisch wittert. Noch gelingt es ihnen, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, und jener muss sich selber loskaufen mit seiner Kesselkarre, mit zwei Böcken davor und sieben Sack Geld hinterher. Dem Menschen fällt die hohe Aufgabe zu, den Naturtrieb zu veredeln. Thors Kessel dient beim Leiner Teefeste bei Ægir, beim Fest der Leinenbraut, zum Braukessel. Sein Hammer weiht die Brautleute. Die Ehe ist ihm heilig. So wird aus der Sechs die Sieben, aus dem Sexus, dem Geschlecht, wird die Sippe, das heißt der Verband, der durch sonnenhohe Ziele vereinten Blutsverwandten. Reicher Segen entspringt solcher Verbindung. Mögen auch vorn an der Kesselkarre zwei Böcke ziehen. Der Sonnensegen folgt doch siebenfältig nach. In dieser Zahl die Vollkommenheit, Vervollkommnung verbürgend. Die drei erntenden Bauern stellen drei Entwicklungsabschnitte menschlichen Heranreifens von je 7 Jahren dar. 7 Jahre die kindlichen Knollen, 14 Jahre die jugendlichen Wurzeln, 21 Jahre die reifen Äpfel der Geschlechtsreife. Erst der dritte Bauer verrät die Kinder dem nachsetzenden Riesen. Sein Leib sperrt sie wie in eine dunkle Höhle ein. Fast scheint es, als wenn sie von jener Urkraft überwältigt, ganz in die Materie, die Sinnenwelt eingeschlossen wurden. Aber ein großer Raubvogel befreit sie. Durch die Triebwelt hindurch sehen sie eine wunderbare neue Seelenwelt, das Familienglück, die Liebe der Ehegatten, die treue Sorge der Eltern für ihre Kinder hindurchleuchten. So befreit sie der Geist des großen Vogels, des Ars, der Adler und Ariergeist aus ihrem Gefängnis. Gibt sie der Sonne zurück, und auch die Böcke brauchen nicht verhungern. Hinter dieser zweiten Deutung leuchtet schon eine dritte hervor. Das große Kraftreich Asators, in das die Menschen hineingeboren werden, erscheint den zum Bewusstsein erwachsenen Menschen wie ein großes Leben vernichtendes Ungetüm. Jeder ist dem Tode geweiht, niemand entgeht ihm. Eine Weile wird wohl Galgenfrist gewährt, dann aber holt der Riese mit dem Todesdorn doch die enteilenden Kinder ein. Schon scheinen sie dem Tode verfallen, da befreit sie der Ariergeist, der arische Unsterblichkeitsglaube, und bahnt ihn aus der Todeshöhle den Weg zum Licht empor. Alle drei Deutungen, jede entspricht einem bestimmten Reifegrade, hängen innerlich miteinander zusammen. Der Naturmythos, der Geschlechtsmythos und der Weltenmythos bilden eine Einheit, die uns offenbar wird, wenn der große Weltzusammenhang sich uns im Lichte des göttlichen Geistes enthüllt. Damit kommen wir demnächst zur vierten Rune des Geistes, des göttlichen Odems, der durch diese Welt weht.